Hallo und herzlich willkommen zur Pendlerpauschale. Mein Name ist Alex und in dieser Episode wollte ich ein wenig über meine Reise nach Wien berichten. Oder besser gesagt, meine Reisen, denn es sind mehrere gewesen und jetzt bin ich in Wien, im Hotel. Aber fangen wir mal vorne an. So, Pendlerpauschale, die, 21. erst. Oh, naja, Pendlerpauschale, die 21. Los geht's. Und zwar die erste Reise, also Abfahrt von zu Hause mit dem Auto zum Flughafen Hannover, verlief alles okay, ohne besondere Vorfälle. Den Wagen habe ich dann bei einem Parkservice gelassen und wurde dann mit dem Shuttle zum Flughafen gefahren. Ja, und dabei ist fast was schief gelaufen. Der Fahrer des Shuttlebusses ist an einer Ampel über Rot gefahren, keine Ahnung, wo er hingeguckt hat. Ist halt über Rot gefahren und wir wurden beinahe von einem rechts kommenden LKW erfasst. Ja, und da saß ich, auch natürlich rechts auf der Beifahrerseite. Der LKW hat gerade noch geschafft, so weit abzubremsen, dass wir vorbeiflitzen konnten. Das war echt knapp, da hatte ich echt Schiss gehabt. Aber naja, ging alles schnell. Gut, ist nun mal alles gut gegangen. Aber das war schon so meine erste seltsame Erfahrung mit diesem Parking, Shuttle, Service, Dienst, bla, sonst was. Es kommt noch was, aber dazu später. Geflogen bin ich mit Air Berlin. Das ist recht angenehm. Also keine Verkaufsveranstaltung, wie es andere Fluggesellschaften machen. Naja, geflogen mit der Airbus A320 Maschine, auch eine sehr, sehr schöne Maschine. Nicht so groß, nicht so klein, passt alles und ich für meinen Körper mache auch genug Beinfreiheit für meine Größe. Das war alles okay, kann man nicht meckern. Also Economy Class, passt schon. Bei der Ankunft in Wien musste ich dann weiter zum Hotel. Da ich es leider irgendwie nicht geschafft habe, mich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln in Wien zu beschäftigen, habe ich halt, um Zeit zu sparen, ein Taxi genommen. Ein Taxi von Wiener Flughafen, also Wien-Schwechat, zum Hotel. Das ist Wien-Stadtteil oder Haltestelle, U-Bahn-Haltestelle Erdberg. Das waren 40 Euro. Nicht gerade billig. Nun ja, beim zweiten Mal habe ich mir dann etwas genauer die öffentlichen Verkehrsmittel angeschaut, also das Netz, und bin dann mit den Öffis gefahren. Und zwar vom Flughafen bis Wien Mitte, das ist Landstraße, Haltestelle Landstraße, mit dem CAT, das ist City Airport Train. Läuft komplett durch ein Stück vom Flughafen bis Wien Mitte. Das sind 16 Minuten genau, 12 Euro. Dann weiter für 2,10 Euro mit der U3 von Wien Mitte, also Haltestelle Landstraße nach Wien Erdberg. Circa 10 Minuten. Also knapp 25 Euro Unterschied, nur bei ungefähr 10 Minuten längerer Fahrt. Es lohnt sich auf jeden Fall. Und was noch, was ich noch gesehen habe, in Wien kann man in öffentlichen Verkehrsmitteln mit NFC bezahlen. NFC ist Near Field Communication. Diese Technologie gibt es eigentlich schon länger. Doch man kennt ja so ein Henne-Ei-Problem. Solange irgendwie nicht genügend Stellen gibt es, wo man damit bezahlen kann, baut das auch bei sich in die Geräte keiner ein. Ich meine, Samsung hat das, glaube ich, in den Galaxy-Geräten, in den Handys. Ja, fand ich super. Mit NFC bezahlen habe ich jetzt nicht. Aber dass es die Möglichkeit gibt, das ist schon echt cool. Weitere Besonderheiten in Wien. Zum Beispiel bei der Fastfood-Kette mit dem Riesen-M kann man kein Milchshake als Getränk im Menü nehmen. Das heißt, statt Cola, Fanta, Sprite, kann man kein Shake nehmen, was in Deutschland ja problemlos möglich ist. Das ist überhaupt kein Thema, fragt man nach, zahlt man irgendwie paar Cent mehr, kriegt man Shake statt Cola oder so. Bei der Kette mit dem Riesenburger geht das auch in Wien ohne Probleme. In einem Restaurant wollte ich mal ein Spezi bestellen. Man kennt es auch unter Moorwasser. Da hat man mir gesagt, dass es nicht geht. Man kennt das wohl, schon mal gehört, aber dass die wohl hier keine Fanta haben. Natürlich haben die Fanta hier in Österreich, aber keine Ahnung, was die mir da erzählt haben. Vielleicht hatten die das einfach nicht oder wollten es nicht machen, keine Ahnung. Ich habe also kein Spezi bekommen können. Noch was zu Wien, und zwar am Wiener Flughafen. Was ich richtig, richtig gut fand, ist, es gibt am Wiener Flughafen freies WLAN. Und zwar nicht nur freies WLAN irgendwie, sondern freies WLAN in gut, schnell und stabil. Und zwar fast in jeder Ecke. Dazu alle, lass es 6, 10, keine Ahnung, sagen wir 10 Meter, gibt es Steckdosen. Es gibt Sitzreihen und dazwischen gibt es immer wieder Steckdosen, was für Notebook-Benutzer super ist. Also es ist wirklich steckdosenfreies WLAN. Was will man mehr als reisen? Man kann seine Geräte aufladen, man kann im Internet surfen. Super. So kann man sich auch die Zeit vertreiben, wenn man im Flug wartet. Dann zu der Airline. Und zwar bin ich mit der Air Berlin geflogen. Genau. Eigentlich eine sehr gute Airline. Aber irgendwie ging bei einer Bestellung bei mir etwas schief. Obwohl ich auch wirklich Häkchen gesetzt habe bei Rechnung und Firma und. Für die Firma brauche ich halt eine Rechnung für die Reisekostenerfassung. Da ist irgendwie bei der Buchung irgendwas schief gelaufen. Also habe ich keine Rechnung für diese Buchung bekommen, für diesen Flug. Dann habe ich mich an Air Berlin gewendet. Habe ich denen halt eine Mail geschickt. Und sieben Minuten später war die Rechnung in meinem E-Mail-Postfach. Also Respekt, Jungs, das ist meine Leistung. Das ist echt super. Es gab aber auch nicht so angenehme Erfahrungen mit Air Berlin. Obwohl, wenn ich so zurückdenke, es hat alles gepasst. Es passt schon, es ist alles super. Und zwar geht es um den Sturm in Norddeutschland und diesen, wie heißt das Ding, Xaver. Also wer denkt sich eigentlich die ganzen Namen für die Stürme, für tief sonst was, für hoch sonst was, wer denkt sich die Namen aus? Also bekloppte Namen gibt es doch gar nicht. Nichts gegen Xaver, nee, aber... Ich weiß es nicht. Denken, gibt es da irgendwie einen Aufruf, eine Ausschreibung? Bitte schickt uns die beklopptesten Bezeichnungen für ein Tiefdruckgebiet. Dann wird das alles in einen Eimer geschmissen, zugetragen und ein Affe darf ziehen oder was. Naja, egal. So, Sturm in Norddeutschland. Und genau an dem Tag, am Donnerstag, musste ich halt zurückfliegen von Wien nach Hannover. Ich habe dann wirklich halbstündlich den ganzen Tag schon im Büro bei Airport in Wien nachgeschaut, ob der Flug jetzt gestrichen ist oder ob die noch fliegen. Und dann wirklich kurz vor dem Verlassen des Büros in Richtung Flughafen habe ich nochmal eben geguckt. Ja, Flug noch offen, alles wunderbar, sieht gut aus, toll. Ab zum Flughafen, Viertelstunde später war ich da. Wien Schwechat. Dann Blick mal eben schnell auf die Monitore. Sieht auch noch gut aus, kein Storno. Dann schnell zur Gepäckabgabe, zum Schalter. Gepäck abgegeben. Vorher nochmal wirklich bei der netten Dame gefragt, Fliegen wir? Ja, wir fliegen. Die gestrichenen Flüge betreffen nur was war das? Hamburg. Also nach Hamburg ging gar nichts mehr. Hannover geht, okay. Gepäck abgegeben, Bordkarte in der Hand, ab zum Gate. Gate C40 war das. Okay. Wer schon mal in Wien war, kennt das. Also vom Einchecken, dann die Sicherheitskontrolle zum Gate. Das ist wirklich, wirklich eine ganz schöne Strecke. Man braucht schon 5 bis 10 Minuten dahin. Allein wirklich die Strecke zu laufen. Gut, bin ich halt zum Gate. Ist ja halb so schlimm, die Zeit. Und da sah ich das schon. Eine lange Schlange am Gate. Und aus der Ferne hat man schon bemerkt, dass viele der Fluggäste mit einem sehr gestressten Gesichtsausdruck telefoniert haben. Also war mir schon klar, Blick nach oben, überm Gate auf den Monitor. Ja, wunderbar, steht schön gecancelt. Juhu. Also war mein Flug doch gecancelt. Die Dame hat mich entweder angelogen oder sie wusste es einfach nicht besser am Schalter. Joa, was macht man dann? Gut, zurück zum Schalter. Leider hatten auch ungefähr die Hälfte der Fluggäste der Maschine dieselbe Idee, und zwar vor mir. Also war die Schlange am Schalter ganz schön groß. Also ich habe ungefähr 20 Minuten hatte ich Wartezeit, dann kam ich endlich dran. Die Dame wusste auch schon natürlich Bescheid, klar, Flug gestrichen, musste ich nicht viel erklären. Und sie meinte, es gab da jetzt zwei Möglichkeiten für mich. Entweder nehme ich irgendeinen Flug in Richtung Deutschland, irgendwohin, Frankfurt, Berlin, irgendwohin, und dann weiter auf eigene Faust mit Bus und Bahn oder sonst wie. Das heißt, ich müsste dann irgendwie nach Hannover kommen, weil da steht ja mein Auto, womit ich dann nochmal 2 Stunden weiterfahren muss. Oder die zweite Möglichkeit, ich nehme einen der Flüge am nächsten Tag. Und zwar hat sie mir den Flug am Freitag, also am nächsten Tag, um 15 Uhr abgeboten. Joa, fand ich voll okay. Die zweite Möglichkeit erschien mir etwas stressfreier. Also gab sie mir dann einen Voucher für das nahe am Flughafen gelegene Hotel für eine Nacht, für ein Abendessen und eine so eine Art Reservierung für den morgigen Flug. Dann hat sie mich zu einem anderen Schalter geschickt, wo ich dann meine Bordkarte abholen soll. Ja, die Sache war aber, die ganzen Leute, die jetzt an diesem Schalter vor mir standen, waren natürlich auch wieder vor mir an dem anderen Schalter. Also auch wieder Wartezeit. Gut, dann ging es ein bisschen schneller. Da war es irgendwie 10 Minuten Wartezeit. Dann haben wir es alle geschafft. Super. Ja, es gab aber auch wieder ein Problem. Als ich an der Reihe war, der Flug morgen 15 Uhr war bereits überbucht. Das heißt, es gibt ja so eine Möglichkeit, die überbuchen ja die Flüge ein bisschen. Und dann werden Leute aufgerufen, irgendwann, ja, bitte, wer freiwillig hier bleiben möchte, dann der möchte sich bitte melden. Wenn das keiner tut, wird irgendeiner einfach hier gelassen. So. Ja, Glück muss man haben, sage ich nur. Okay, ich habe also eine Bordkarte, also eingecheckt für einen Flug am morgigen Abend, also am Freitagabend, das heißt ungefähr 24 Stunden später, also selbe Flug, selbe Uhrzeit, nur halt am nächsten Tag. Was war das? 18 Uhr, 18:10 Uhr, Freitag war der Flug. Da habe ich eingecheckt, Bordkarte bekommen. Ja, das heißt für mich, ich hatte ja Gepäck schon abgegeben, muss ich wieder zurückholen. Also ab zu Lost and Found. Da ist man eine halbe Stunde rumgeklingelt, bis einer aufgemacht hat. War nämlich keiner da. Dann hat man mich reingelassen. Da standen so 1000 Koffer. Ich glaube, von allen Maschinen, die gestrichen wurden, standen da die Koffer. Und dann durfte man sich seinen eigenen Koffer aus der ganzen Menge da irgendwie raussuchen. Gut, ich kannte meinen und ja, habe den noch recht schnell gefunden. Ja, und ab ins Hotel. Das hat auch dann irgendwie, ja, Hotel war wirklich gegenüber, also einmal über die Straße eingecheckt. Es hat alles funktioniert, haben die auch einen Voucher, dieses Gutschein, haben alles angenommen. War alles super. Deswegen wieder Lob an Air Berlin, dass die das doch recht gut gemeistert haben. Und auch alles auf deren Kosten. Das fand ich echt super. Was ich richtig blöde fand, dass ich die nette Dame extra gefragt habe, ja, fliegen wir? Wir fliegen, hat sie gesagt, 5 Minuten später am Gate stand gecancelt. Das fand ich jetzt nicht prickelnd, aber Schwamm drüber. Gut, am nächsten Tag bin ich dann wieder zum Kunden morgens gefahren, nur mal gearbeitet einen Tag und dann wieder abends zum Flughafen. Und da muss ich feststellen, ich muss mich echt immer wieder über die Dummheit der Menschen wundern. Vielleicht ist es auch nicht die Dummheit, sondern vielleicht war es Absicht, Arroganz oder beides. Ich weiß es nicht. Ein Beispiel. Beim Boarding werden die Fluggäste halt in Gruppen aufgeteilt. Die Priority Boarding Gruppe steigt dann als allererste ein. Das sind so reservierte Plätze und die setzen sich hin, alles wunderbar. Danach kommen die Gruppen A bis F. Oder E? A bis E oder A bis F? Irgendwie so. Für die Leute mit gesundem Menschenverstand ist klar, dass es genau dazu dient, um Boarding-Prozess zu beschleunigen, damit das endlich mal schneller geht, die Boardingzeit zu verkürzen. Ja, zuerst werden halt die Bonzen aufgerufen mit Priority Boarding, damit deren, keine Ahnung, aufgeblasenes Ego befriedigt wird oder sonst wie. Ich weiß, verstehe auch nicht, warum Priority Boarding. Egal. Danach kommt halt die Gruppe A. In diese Gruppe fallen Passagiere, die am weitesten hinten im Flieger sitzen sollen oder ganz weit nach hinten laufen müssen, zu den Plätzen. Danach kommt die Gruppe B, das sind die Leute, die etwas weiter vorne sitzen und so weiter. So hindern die Leute, die weiter vorne sitzen, nicht die Passagiere, die weiter hinten sitzen, am Durchgehen halt. Ne? Denn so ein Gang in so einem A320, da ist halt nicht viel Platz und da passen halt zwei Leute nebeneinander nicht durch. Besonders mit Handgepäck und jetzt im Winter auch noch mit dickeren Klamotten an. Das passt halt nicht. Ja. Eigentlich ist dieser Plan, Passagiere in Gruppen einzuteilen, recht sinnvoll. Wenn da nicht seltsame Gestalten wären, die der Meinung sind, ohne Rücksicht auf Verluste als allererster an Bord zu gehen. Die interessiert es einfach einen Scheißdreck, welche Gruppe die haben, welche Gruppe gerade aufgerufen wurde. Nee, die rennen einfach zum Gate, drängeln sich vor und ab in den Flieger. Und was passiert dann an Bord? Tja, einer der Gruppe D nehmen wir an, als Beispiel, nicht annehmen, sondern als Beispiel. Also einer, der doch recht weit vorne sein Platz einnimmt, steht dann im Gang und versucht sein zu schweres Handgepäck oben in der Ablage zu verstauen. Ja, das ist dann super, das ist drin. Dann muss natürlich Mantel ausgezogen werden und auch ab damit in ein Fach nach oben. In das Fach. Aber halt, nicht so schnell, der hat ja noch einen Schal um. Also, dieser muss natürlich in den Mantel gewickelt werden. Also muss der Mantel wieder rausgekramt werden, Schal in den Mantel und wieder ab nach oben damit. Und alle Passagiere der Gruppe B, C und vielleicht auch einige der Gruppe A, die vielleicht irgendwie zu spät gekommen sind, zu spät dran waren, stehen dann da und schauen sich das Spektakel an. Bemerkenswert ist auch bei diesem Schauspiel, dass auf einmal von der Eile dieser einen Person der Gruppe D, die sie am, die sie am Gate an den Tag gelegt hat, irgendwie nichts mehr zur Erkenntnis. Auf einmal, ganz gemütlich, in aller Gelassenheit werden die Sachen verstaut. Und der Rest der Fluggäste wartet, steht und wartet. So Schwachmaten, ey, das gibt's nicht. Nun ja. So Leute gibt's halt. Hatte ich bis jetzt nur ein paar Mal, aber die halten halt einen Betrieb auf. Wir sind in dem konkreten Beispiel, an dem Freitag sind wir 20 Minuten zu spät gestartet. Wegen so ein paar Leuten. Ja, vielleicht waren es unter anderem auch andere Gründe, aber wir haben echt, wir standen da und haben uns den ganzen Scheiß angeguckt, wie die vorne die ganzen Sachen einräumen, damit die Leute dann irgendwann sich hinsetzen und der Rest durchgehen kann. Was für Schwachköpfe. Nun ja. Ich hatte ja am Anfang einen Shuttle Parking Service erwähnt in Hannover. Dazu habe ich noch ein Thema. Und zwar, ich gebe ja zu, es war etwas kurzfristig. Ich habe halt morgens am Sonntag beim Service angerufen. Und da ich abends am selben Tag abends wieder zurück nach Wien fliegen wollte, da habe ich halt nach einem Carportplatz gefragt. Und am Telefon hat man mir einen Platz zugesichert, aber gesagt, ja, vereinbarte Einkunftszeit war dann 19 Uhr, das wäre alles okay, alles super. Schön, ich war ungefähr 18:50 Uhr, also 10 vor 7, war ich da vor Ort an diesem Parkplatz. Das Tor ist geschlossen und keine Menschenseele weit und breit. Am Tor hängt ein Schild mit zwei Mobilfunknummern, der Shuttle-Fahrer halt. Ich habe gleich die erste angerufen. Und um zu fragen, ja, wie es aussieht, kommt jemand, ist jemand da? Da hat man mir gesagt, der Fahrer sei schon unterwegs. Okay, kein Problem. Dazu muss man wissen, die Zeit, die man normalerweise braucht, um den Weg vom Flughafen bis zum Parkplatz zurückzulegen, ist maximal 10 Minuten. Wenn alles schief läuft irgendwie, wenn alle Ampeln rot sind. Ja. Wie gesagt, ich kam 10 vor 7 an. Um Viertel nach 7, also 25 Minuten später, dachte ich mir, na, ruf doch mal auch wieder an. Vielleicht hat sich der eine ja mal verfahren. Denn die Zeit wurde auch knapp. Ich musste Gepäck abgeben, muss noch einchecken. Es war halt schon recht spät. Ja, hab dann die anderen nochmal angerufen. Da wurde mir auch gesagt, dass der Fahrer unterwegs ist bereits. Ja, irgendwie weiß nicht, wo er lang fährt. Und dass ich gefälligst eine Woche im Voraus reservieren soll, damit das auch alles super klappen kann. Eine Woche im Voraus. Was für eine Scheiße ist das bitte? Bei der Reservierung am Telefon, morgens, wirklich früh morgens, hat man mir versichert, alles wunderbar, 19 Uhr wäre okay, alles nach Plan. Und jetzt auf einmal nicht mehr. Was soll denn das? Naja, zum Glück gibt es noch andere Parking-Dienste. Ich glaube, beim nächsten Mal rufe ich einen anderen Dienst an oder reserviere woanders. Naja, ach ja, auf deren Webseite stand auch noch ganz groß und super präsent, dass man auch mit Kreditkarte bezahlen kann. Auf jeden Fall Visa, Mastercard war auf jeden Fall dabei, American Express weiß ich nicht mehr. Das ging dann auch natürlich schief. Oder das ging halt nicht. Ich konnte halt nicht mehr mit Kreditkarte bezahlen, musste bar bezahlen. Das fand ich auch schon wieder scheiße. Also ja, der Laden ist einfach nicht zu empfehlen. Ich will jetzt keine üble Nachrede betreiben, deswegen nenne ich auch den Namen des Ladens nicht. Eins nur. Aufpassen beim Parkplatz reservieren. Alles am besten im Vorfeld klären und auch am besten alles schriftlich sich geben lassen. Das mache ich auf jeden Fall nächstes Mal. Ja, das war's für heute, denke ich mal. So reicht es mal. Ich habe zwar nicht viel über Wien erzählt, aber über die Reise, über die Reisen dahin. Naja. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und besucht doch mal die Webseite zum Podcast pendlerpauschale.de. Hinterlasst Kommentare, Kritik, Anregungen. Klickt auf Flutter-Buttons, auf diese grünlichen. Spendet Bitcoins, die Adresse ist ganz unten auf der Seite. Ja, allen angenehme Feiertage. Ich denke, das wird die letzte Folge in diesem Jahr sein. Und ja, einen guten Rutsch ins neue Jahr. Ciao.